weisen die Sterne. Und der Isabel schäumender Blut liegt das Lager auf weit in der Ferne. Kommt, du Rübe, dein höchstes Gut. Liegt das Lager auf weit in der Ferne. Kommt, du Rübe, dein höchstes Gut. Kommt zu uns ans flackernde Feuer. In die Berge bei Stürmen mischer Nacht. Zu uns ans flackernde Feuer, in die Berge bei stürmischer Nacht. Schützt die Zelte, die Heimat, die Säule, kommt zu uns, halt mit uns neue Wacht. Schützt die Zelte, die Heimat, die Säule, kommt zu uns, halt mit uns neue Wacht. Höre, Rübe, Zahl, was wir klagen, we